Ja, Kiki. Das ist unser Kiki, ein Graupapagei. Den haben wir gekauft von Karstadt. Da war er 6 Monate alt. Er kommt in der Nähe von Düsseldorf. Da ist er gezüchtet worden. Und wird etwa 60 bis 65 Jahre alt. Und wir haben ihn jetzt seit 1984 im Weihnachten 84. Einen Er Schnauzbart heißt hat Kiki, Dieter Höttger sich ein frecher zugelegt Bengel. und sein Haar ist inzwischen grau. Er kann in der Wohnung rumfliegen, nicht? Er ist 60 geworden, Frisst sein noch immer Fresschen, seine schlank wie Körnchen, damals. aber vom Mittagstisch. Und er hat noch immer Ja, die 3 cm sonst ist er lange lieb und nett, Narbe an der rechten aber Wange, er kann auch schön das beißen. besondere Kennzeichen. Laut ist er eigentlich wenig, nur wenn er jetzt merkt, er kommt nicht raus, dann wird er rebellisch. Die Bevölkerung wird gebeten. Auf der Suche nach dem Ausbrecher aus dem Gefängnis Bautzen II. Feature von Holger Jackisch. Diese Sendung erzählt die Geschichte von Dieter Höttger. Sie hat sich zugetragen, als ich Kind war, in der Stadt, in der ich damals wohnte. Ich war 7 Jahre alt, ein ganz normaler Junge. Wenn man davon absieht, dass ich große Angst vor Hunden hatte. Ich wohnte mit meiner Mutter in der Wohnung meiner Großeltern, in der obersten Etage eines Mietshauses. Das Haus war nicht einmal 100 Meter von einem Gefängnis entfernt. Die Stadt hieß Bautzen. Ich wurde von Neustrelitz, wo ich verurteilt wurde, Neubrandenburg. Von da aus wurde ich mit einem grünen VP-PKW nach Bautzen II transportiert. Es waren der Fahrer bei, ein Beifahrer und zwei Bewaffnete. Und ich saß hinten auf dem Rücksitz gefesselt. Links und rechts waren die beiden Beamten oder Fopos. Und die brachten mich nach Bautzen II. Unser Spielplatz grenzte an die Gefängnismauer. Ein alter Park mit hohen Bäumen, mit Rollschuhplatte, Sandkasten und mit einem Stromhäuschen. In dem engen Spalt zwischen Stromhäuschen und Mauer konnte man tagsüber ungesehen pinkeln gehen. Hinter der Mauer bellten die Hunde. In meiner Erinnerung Tag und Nacht. Ich wusste, hier waren Verbrecher eingesperrt. Was ein Verbrecher sein sollte, wusste ich nicht. Ich bekam meine Anstaltskleidung, wurde in ein Zimmer gebracht, wo der Hauptmann Pokorny, das war damals der Anstaltsleiter, der hat mich dann dort eingewiesen in diese Haftanstalt, die Hausordnung bekannt gegeben und dann wurde ich in den vierten Stock gebracht, auf eine Vier-Mann-Zelle. In diese Vier-Mann-Zelle saß ein Major der Stasi, zwei Agenten des Bundesnachrichtendienstes aus Berlin-West und ich als Vierter. Die Namen wurden nie genannt, unter Androhung der Arreststrafe. Durfte also ein Name nie erwähnt werden, nur eine Gefangenennummer. Und ich hatte die Gefangennummer 392. Abends konnte ich von meinem Bett aus das Zellengebäude sehen. Die vielen Lichter, die in den schmalen, vergitterten Fenstern brannten. Die ganze Nacht hindurch, bis zum Morgen. In unserer Wohnung wurde das Licht gelöscht, wenn man sich schlafen legte. In den Zellen aber war Licht, wenn ich abends einschlief, und Licht, wenn ich morgens aufwachte. Immer wieder nahm ich mir vor, wach zu bleiben bis in die Nacht und endlich herauszukriegen, ob auch ein Verbrecher irgendwann das Licht ausmachen, ob auch er schlafen gehen musste. Also wenn wir zur Arbeit mussten, dann wurden wir um 4 Uhr geweckt. Um 5 Uhr war draußen antreten. Dann wurden wir alle gemeinsam hinten die Treppe runtergeführt, bis in den Keller. Dann kamen wir in die Arbeitsräume. Dann wurde hinter uns abgeschlossen. Material hatte ja der sogenannte Brigadier schon bereitgestellt. Und wir mussten uns dann an solche Spulenwickler-Maschinen Maschinen setzen mit Kupferdrähte. Und dann musste die Spule eine gewisse Umdrehungszahl gebracht haben, so sagen wir mal 1000 Umdrehungen, da war die Spule etwa voll. Dann wurde sie abgebunden, nochmal gelötet mit zwei Lötstellen, so als Kabelanschluss. Und dann kam sie auf ein Papptablett und da musste man zwischen 50 und 100 Spulen musste man am Tag bringen, um 100% zu machen. Diese Arbeitsleistung war ja auch in Verbindung gebracht worden mit dem monatlichen Geldbetrag, den man dann kam als Belohnung. Es hieß ja Belohnung. Ja. Also wir wurden dadurch belohnt, dass wir diese Spulen machten. Und die anderen, wenn die es also täglich 100 erbracht haben, haben sie ungefähr im Monat ja vielleicht zwischen 15 und 25 Ostmark im Monat. War ja sensationell. Und ich habe ja immer so gehabt, am Anfang 4 Mark vielleicht. 4 Mark hat gereicht, ja, für ein Päckchen Tabak. Halb Pfund Margarine. Das war dann so mein Nebeneinkauf. Eine Abrechnung gab es darüber nicht im Monat. Ich bekam nur einen Zettel für den Einkauf unten. Das war so eine kleine Zelle. Da war ein Wachmeister drin, der hat dann eben, wenn ich den Zettel vorlag, da stand dann drauf 392, meine Häftlingsnummer, hat diesen Monat 4,20 Mark erwirtschaftet, dann konnte ich mir davon für 4,20 Mark was aussuchen. Die Rollschuhplatte auf unserem Spielplatz war Jahrzehnte alt. Der Beton mit einer grau-grünen Schicht bedeckt. Eine Mischung aus Moos und Staub. Niemand von uns hatte Rollschuhe. Rollschuhlaufen war nicht mehr modern, Mitte der 60er Jahre in Bautzen. Wir benutzten die Betonplatte als Fußballfeld. Kleidungsstücke markierten die Tore. Wenn uns ein Ball über die Mauer flog, konnten wir die Stimmen der Verbrecher hören. Rufe, Lachen. Dann laute Anweisungen. Wir warteten geduldig und schweigend. Nach einer Weile wurde es wieder ruhig im Gefängnishof. Ein Uniformierter erschien oben auf der Mauer und warf uns den Ball zurück. In dem Park spielten ja auch Kinder. Wir hatten ja auch die Kindergeschrei öfter gehört oder ob sie sich gezankt haben oder ob sie gelacht haben. Und Stimmen und Rufe. Und dann ab und zu ist dann so ein Fußball rübergefallen. Und sobald der Fußball in diese Freilaufgänge von den Häftlingen gefallen war, wurde dann gepfiffen. Schlagartig, der am Tor war, der hatte Tor aufgemacht, hat dann gerufen, Gefangenen, Strafgefangenen, alle sofort ins Haus. Und dann mussten wir alle wieder zurück. Die Streichstunde war natürlich beendet. Und wenn es nur gerade 5 Minuten lief, die war beendet. Und dann wurde der Ball von den Phobos wieder zurückgegeben. Nicht? Als ich ja noch relativ frei mich bewegen konnte im Haus, das heißt also, wenn ich sauber machen musste, Staubwischen, Fegen, Bohnen, dann habe ich manchmal die Gelegenheit gehabt, auf diese Seite rüberzukommen. Dann konnte ich sehen, dass draußen Kinder spielten. Oder wenn ich gesagt habe, Wachmeister, können Sie nicht mal hier das Fenster aufmachen? Sehen Sie mal hier, das ist besonders dreckig und so. Hat er gesagt, das darf ich nicht aufmachen, das bleibt zu. Naja, und dann habe ich immer palabert, bis er eines Tages mal doch aufgemacht hat. Und dann habe ich dann zufällig mal einen Blick riskieren können von oben auf diese Grünanlage, auf diesen Park. Sonst habe ich ja nur von unten gesehen, wenn ich in der Freistunde war, die 20 Minuten oder eine halbe Stunde, wenn sie mir gnädigerweise bewilligt haben. Und dann war ja auch die 5 Meter hohe Mauer da. Ne? Beim Fußballspielen war ich ziemlich langsam, als Mitspieler nur in der Verteidigung zugelassen. Das änderte sich, als ich entdeckte, dass ein Spieler der DDR-Nationalmannschaft den Namen Frenzel trug. Der gleiche Name stand bei uns an der Wohnungstür. Der Name meiner Großeltern, der Mädchenname meiner Mutter. All meine Onkels und Tanten hießen so. Ich erinnere mich noch, wie ich behauptete, mit Henning Frenzel verwandt zu sein. Und wie ich schließlich als Stürmer spielen durfte. In meiner Erinnerung laufe ich zwischen den anderen Kindern hindurch aufs Tor zu, gar nicht so viel schneller als vorher, aber umgeben von einem unsichtbaren Kreis des Respekts. Für ein paar Wochen unangreifbar, versehen mit der Aura des Nationalspielers. Ich hatte nicht behauptet, er sei mein Vater. Ich hatte nur gesagt, er sei mein Onkel. Das genügte schon. Und haben Sie eigentlich auch andere Haustiere in Ihrem Leben gehabt? Ja, wir haben Perserkatzen gezüchtet, meine Frau, aber ich habe dagegen eine Allergie. Also Sie hatten nie einen Hund? Einen Hund hatte meine Schwiegermutter, so ein Yorkshire. Sie selber? Nein, nee. Nein, ich habe nie einen Hund gehabt. Und, mögen Sie Hunde? Ja, ich bin überhaupt Tierfreund. Aha. Ja, bin überhaupt Tierfreund. Ich hätte gedacht, wenn man da dort in Bautzen 2 war, dass man da keine Hunde mag, weil die bellten doch immer so. Ja, die waren ja zur Überwachung da gewesen, nicht? Mhm. Und zu Pferden und die Volkspolizeikreisamt war ja auch da gleich. Und die hatten ja auch so eine Ausbildungshunde. Die haben sie mich auch auf dem Hals geschätzt. Ne? Heute weiß ich, dass das Gefängnis, neben dem ich aufwuchs, ein besonderes Gefängnis war. Anders als die aus gelben Klinkern gemauerte Strafanstalt, die unter dem Namen Gelbes Elend bekannt ist, ein riesiges Gelände am Rande der Stadt, war Bautzen II viel kleiner und mitten in der Stadt gelegen. Zwischen Lessing-Apotheke und Nachtbar Sirena, umgeben von Mietshäusern. Und auch die Gefangenen hier waren etwas Besonderes. Bautzen II unterstand direkt der Staatssicherheit und war Personen vorbehalten, die besonders isoliert werden sollten. Erich Löst hat hier gesessen, Walter Janka und Wolfgang Harich. Alle Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Intellektuelle, die gegen die Linie der Partei opponiert hatten. Was eigentlich ein Verbrecher ist, habe ich mich als Kind gefragt. Und dabei immer an einen ganz bestimmten Gefangenen gedacht. Ja, mein Name ist Dieter Höttger. Bin am 20. August 1939 geboren in Berlin. Da habe ich dann meinen Abschluss gemacht, meinen Schulabschluss in Wannsee und später in Spandau im Bezirk Berlin. Und begann dann am 1. April 1955 eine Lehre als Autoschlosser. Die hat 3,5 Jahre gedauert. Und anschließend war ich dann ein Jahr in der Fabrik arbeiten, an der Maschine, in Schichtdienst. Und von dort aus bin ich dann im Bauwesen tätig gewesen, bis zu meiner Verhaftung. Dieter Höttger ist kein Intellektueller, ein Bauarbeiter aus Berlin. Wie er nach Bautzen II gekommen ist, erfahre ich erst mehr als 30 Jahre später. Es ist die Geschichte von Dieter Höttgers Jugendliebe. Eine Dutzendgeschichte aus dem Berlin Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und ich war ja auch begeisterter Motorradfahrer, hatte ich mir ein Motorrad zugelegt. Und dann bin ich immer nach Ost-Berlin gefahren, damals war ja noch keine Mauer, zwischen 1958 und 60. Und so habe ich sie da kennengelernt. Habe ich mit ihr angefreundet und so entwickelte sich dann so ein Liebesverhältnis. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pässe vorrang und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Und dann war ich gerade in Hannover arbeiten, dann wurde ja die Mauer errichtet. Am Anfang war ja noch eine Möglichkeit, über Drahtverhaue zu entkommen, aber später haben sie ja dann die Steinmauer errichtet. Und so war das dann natürlich mir nicht möglich, meine damalige Frau mit ihrer Mutter rüberzuholen. Bezirksdirektion der Volkspolizei Dresden. Vertrauliche Dienstsache. Betrifft Höttger Dieter, geboren am 20.08.1939 in Berlin. Bei dem Höttger handelt es sich um einen ausgesprochenen Feind unserer Republik. Er war am Bau eines Tunnels in Berlin beteiligt. Ja, und dann habe ich mir Arbeit besorgt hier und habe dann am Moritzplatz günstig von der Hausverwaltung einen Keller angemietet. Und habe von da aus dann später mit 2 Westberliner den Tunnel vorgetrieben. Quer über die Heinrich-Heine-Straße. Und allerdings hat der damalige Mitkumpan im Osten, der das organisieren wollte, der war ja nur IGM, das wusste ja nun niemand. Und der hat das natürlich von Anfang an der Stasi mitgeteilt. Der Tunnel war fertig. Und das war, die Schleusung sollte dann mittags etwa so um 12 Uhr beginnen. Von Ostberliner Seite aus konnten sie direkt ins Haus rein, da wurden sie nicht kontrolliert. Das war unter der Erde, ist ja immer ein bisschen kompliziert. Das Fundament haben wir dann ertastet, haben wir das freigeschippt und haben dann von unten eine Winde angesetzt, um den Erdboden im Keller durchzustoßen. Ja, und nachdem wir das erste Loch da war, haben wir das verbreitert, sodass ein Mensch durch konnte. Und mein Kamerad Nofke, der war gerade dabei, mit dem Oberkörper aus dem Keller raus, aus dem Loch rauszukommen, als die Kellertür aufgerissen wurde und es wurde mit Maschinenpistolen reingeschossen. Ohne Warnung, wir hatten keine Waffen, wir sind nur mit unseren Händen dort rumgewühlt und ja, so wurde ich dann schwer verletzt. Mein Kamerad Nofke, den haben sie im Oberkörper getroffen, der war gleich tot. Ja, und von da aus wurden wir dann der IM, den Verräter habe ich nie wieder gesehen, den haben sie gleich vor mir rausgeschafft. Denn ich war ja durch einen Lungensteckschuss, lag ich auf der Erde und war nicht ganz bei Sinn. Da musste ich auf eine Pritsche liegen, da haben sie mich dann notdürftig verbunden, weil ja mein ganzes Gesicht durch die Narben und durch die Schüsse, das war ich ja ein bisschen blutig. Und von da aus haben sie mich dann mit der Feuerwehr nach Rundschönhausen gebracht. Ich verkünde das folgende Urteil. Im Namen des Volkes. Das Urteil lautete wegen staatsgefährdender Gewaltakte und Verleitung zur Republikflucht 9 Jahre Zuchthaus. Im Sommer 1967 wurde an der Gefängnismauer gebaut. Ein Stück von ihr wurde einfach abgerissen und ein paar Meter in unseren Park hineinversetzt. Ziegel für Ziegel. Unser Spielplatz wurde ein Stück kleiner in diesem Jahr. Unsere Rollschuhplatte verschwand hinter der Mauer. Ausgeführt wurden die Maurerarbeiten von den Verbrechern selbst. Ich hielt mich tagelang im Sandkasten auf, ein paar Meter von ihnen entfernt. Ich tat so, als ob ich Burgen baute, obwohl ich eigentlich schon zu alt dafür war. Es war die einzige Möglichkeit, einen Verbrecher zu Gesicht zu bekommen. Ja, und dann saß ich ja wie ein paar Jahre und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du hier flitzen? Wie kannst du hier irgendwie rauskommen? Das Zellenfenster, das war schwierig. Die Zellenstäbe, die Eisenstäbe, die waren ziemlich stabil. Die waren auch in Marmor gefasst, also nicht in normalem Mauerstein, dass man da klopfen konnte oder Mörtel entfernen konnte, sondern die waren so in große Stücke, dass man also an diese Gitterstäbe und selbst die Gitterstäbe, also dann hätte man ewig rumgefeilt, da wäre man nie durchgekommen. Und außerdem hätte das Geräusch wäre ja auch so intensiv gewesen, dass man wahrscheinlich der Nachbar auch das gehört hätte. Und dann habe ich gesagt, dann gibt es also nur eins, ich muss rechts von mir an meinem Wandschrank muss ich einen Mauerdurchbruch starten. Also ich stellte dann fest, das Mauerwerk war etwa 60 cm stark. Und das hielt ich für undurchführbar. Während der Haft machte Höttger aus seiner feindlichen Einstellung keinen Hehl und brachte dies ständig gegenüber anderen Strafgefangenen zum Ausdruck. Es wurde festgestellt, dass er trotz der Isolierung immer wieder versuchte, mit anderen gleichgesinnten Strafgefangenen illegal Verbindung aufzunehmen. Aus der Vernehmung eines Strafgefangenen wurde bekannt, dass Höttger sich mit anderen durch Klopfzeichen im Dreier- und Fünfersystem mittels eines in einem Taschentuch eingewickelten Knopfes verständigte und sich ständig mit Ausbruchsgedanken beschäftigte. Und nun habe ich aber den Gedanken nicht loslassen können, sondern habe den intensiviert, habe mir gesagt, also ich muss zumindest erstmal irgendwo einen Schraubenzieher klauen. Und das konnte ich nur bei dem Brigadier, der mich ständig neue Arbeit brachte und meine fertige Arbeit rausnahm aus der Zelle. Und wenn der nun mal reinkam mit seinem Werkzeugkasten, habe ich dann mal eines Tages zugegriffen und habe ihm den kleinsten Schraubenzieher und den spitzesten, den er hatte, den habe ich ihm entwendet. So, nun fing ich an, den Putz abzubröckeln. Erst einen Mauerstein raus, dann den zweiten. Und mein Schrott, meine Mauerreste oder meine Steine, die hatte ich dann schön sorgfältig zwischen meinem Fenster und meinem Arbeitstisch. Den konnte ich wegrücken. Da habe ich dann schön einzeln die Mauersteine hintergepackt und zum Feierabend habe ich den Tisch wieder rangerückt, so dass das und Staub gewischt, dass kein Körnchen zu sehen war. Und wenn noch Rest war, habe ich dann in die Toilette rein. Und wenn dann die Spülung war, wurde das dann mit weggeschüttet. Und eines Tages habe ich ja nur noch eine Schicht gehabt, weil ich der geprüft habe. Und da habe ich dann schon so ein kleines Loch drin gedreht und wusste ich, aha, außen, habe ich ja gleich gemerkt, durch den Luftzug. Und dann habe ich auch einen Schein gesehen von draußen. Jetzt ist der letzte, da war ich schon bei, also der Putz von draußen hatte ich ja schon runter denn. Und aber wie gesagt, nur mit dem Schraubenziehergröße. Und das habe ich dann also so komplett stehen lassen. Und weil ja dann den nächsten Tag wollte ich ja dann flitzen gehen. 1967 war das Jahr, in dem ich lesen lernte. Mit einem kleinen Buch, das Format nicht viel größer als eine Postkarte, vielleicht 40 Seiten dick. Auf dem lindgrünen Umschlag ein Junge, der auf einem Schwein reitet. Ich war 7 und arbeitete mich durch das Buch Buchstabe für Buchstabe, indem ich der Reihe nach alle Erwachsenen fragte. Meine Mutter, meine Großeltern. Die Geschwister meiner Mutter. Mir wurde nur unwillig geantwortet, weil ich erst im Herbst in die Schule kommen und nicht schon vorher lesen können sollte. Das Buch mit dem grünen Umschlag war Erich Kästners Das Schwein beim Friseur. Geschichten von kleinen Jungen, die ohne Vater und Mutter aufwachsen, aber ihre Traurigkeit mit großer Würde tragen. Geschichten ohne Happy End. Geschichten, die mir gefielen. Auf Befragen zu den Ereignissen in der Nacht vom 27. zum 28. November 1967 gaben die diensthabenden Genossen an. K. trat am 27.11. um 22 Uhr seinen Dienst in der Hauswache an. Bei der Dienstübernahme habe er sich davon überzeugt, dass die Alarmanlage eingeschalten war. Er stellte dies am Brennen der roten Kontrolllampe fest. Über die Funktion der Alarmanlage erklärte K., dass diese anschlägt, wenn der an der Außenmauer befindliche Draht zerrissen wird oder wenn das kleine eiserne Tor, zum Beispiel zum Einlassen von Fahrzeugen, geöffnet wird. Wie K. erklärte, ist es üblich, dass wenn das kleine Einfahrtstor geöffnet werden muss, die Hauswache verständigt wird, damit diese über den Grund der Alarmauslösung informiert ist, die beim Öffnen des Tores erfolgt. Es kommt jedoch auch vor, dass die Hauswache nicht informiert wird. Dann habe ich den Wandschrank mit meiner Strippe hochgebunden an dem Fenster, habe die letzte Außenmauerschicht fein säuberlich rausgekratzt und die Steine nach Möglichkeit nach innen rein, weil nämlich morgens um diese Zeit, eine halbe Stunde später, so um 6 Uhr war Zählung, da wurde die ganze Anstalt gezählt, da wurde also die Türen aufgeschlossen und deshalb war ich in Zeitverzug, weil ja nämlich auch außen in der Haftanstalt die Bediensteten zur Arbeit kamen. Und wenn die jetzt gesehen haben, dass da Mauersteine unten auf der Straße lagen, dann hätten die sofort gewusst, aha, ein Blick nach oben, wo ist hier das Loch? Das musste ich vermeiden, indem ich also möglichst die Mauersteine nach innen in meiner Zelle transportierte. Zum Teil ist es mir geglückt, aber 2, 3 sind mir trotzdem runtergefallen. Da war ja insgesamt, hatte ich ja, glaube, 32 Mauersteine rausgeholt aus diesem Loch. Das war ja, wie gesagt, über 60 cm stark, das Mauerwerk. Und nachdem das alles fertig war, bin ich auf meinen Arbeitstisch gestiegen, habe meine Beine rückwärts rein in das Loch, habe die Schnur genommen von dem Wandschrank abgemacht, damit der sich gleichzeitig mit meinem Runterspringen an die Wand lehnte. Und wenn jetzt jemand in die Zelle schaute, konnte er also nicht feststellen, dass da ein Loch war, sondern weil der Wandschrank davor war. So. Und ich sprang also, wie gesagt, dann morgens um etwa 5:10 in den Hof. K. erklärte, dass am 28.11.1967 nach der im Waschraum befindlichen Dienstuhr um 5:02 die Alarmanlage ertönte und Lichtsignale gab. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch nichts vom Ausbruch eines Strafgefangenen aus der Haftanstalt gewusst. Er habe sofort bei Auslösung des Alarms in der Hauswache telefonisch den diensthabenden Offizier bzw. einen in dessen Zimmer befindlichen VP-Angehörigen informiert. Vom Gesprächsteilnehmer sei ihm daraufhin mitgeteilt worden, die Sache ginge in Ordnung. Aufgrund dessen habe er wie üblich die Alarmanlage ausgeschalten, da er der Meinung war, dass ein LKW durch das Tor ein- oder ausfährt. Gegen 5:20 habe er die Alarmanlage wieder eingeschaltet, um damit festzustellen, ob der vermeintliche LKW das Tor inzwischen passiert habe und dieses wieder geschlossen wurde. Er stellte jedoch fest, dass die Alarmanlage weiterhin optische und akustische Signale gab. Deshalb habe er sie wieder ausgeschalten, in der Annahme, das Tor sei noch offen. Und dann bin ich über diesen Zaun gesprungen und bin rechts rum über den Park, durch den Park durch, über eine Hauptstraße rüber, in so eine Art Kolonie, und dann war ich auch gleich hinten raus auf der Wiese mit Büsche, Wälder, Sträucher und manchmal klar ein kleiner Flusslauf. Und dann habe ich mich erstmal verdünnisiert. Ich musste mich erstmal, die ersten Minuten waren für mich sehr wichtig, Vorsprung. Ich konnte mich ja nicht in der Stadt sehen lassen mit meiner Drillichkleidung, mit den gelben Streifen auf dem Rücken und an den Seiten, an den Hosen und an den Ärmeln. Das konnte ich ja nicht. Im Sommer dieses Jahres hatte ich gesehen, wie Verbrecher aussehen. Die Männer mit den gelben Streifen an Ärmeln und Beinen, die an der Gefängnismauer gearbeitet hatten, in Kolonnen zu 6 oder 7, schweigend, immer bewacht von 2 Uniformierten mit Maschinenpistolen, uralte russische Modelle mit runden, tellerartigen Magazinen unter dem Lauf. Einen der Verbrecher hatte ich mir gemerkt. Ein schmaler, großer Mann, die Haare fast so gelb wie die Streifen an seinem Anzug. Er hatte mir einmal zugezwinkert, als ich die Uniformierten bat, die Maschinenpistole anfassen zu dürfen, und sie mich wegscheuchten. An diesen Mann musste ich denken, als ich erfuhr, dass ein Verbrecher aus unserem Gefängnis ausgebrochen war. Betrifft vermutlichen Aufenthalt des H. und daraus folgende Maßnahmen. Variante 1. Da der Flüchtige in Strafgefangenenkleidung ist, versucht er sich tagsüber in Unterschlupfen zu verbergen. Deshalb gezielte Suchaktionen in Randgebieten von Bautzen. Variante 2. Da Flüchtiger Westberliner ist, versucht er, Berlin zu erreichen, um durchzubrechen. Deshalb Kontrolle des gesamten Personen- und Güterverkehrs aus dem Bezirk Dresden nach Berlin. Gezeichnet Nüffenegger, Oberst der VP. Das Wetter war sehr, das war kalt, das war ja Ende November und Frost war wahrscheinlich nicht, aber es war sehr feucht und so ein bisschen neblig. Das war also für mich ein Glücksfall und dauerte ja nicht lange von der Haftanstalt. Nach 10 Minuten war ich bereits schon, na, wie sagt man so, in Wald und Flur. Da habe ich mich dann erstmal in einen größeren Wald versteckt und habe erstmal abgewartet, um zu sehen, was jetzt passiert. An unserem Abendbrottisch wurde in all den Jahren nicht über das Gefängnis gesprochen. Es kam nicht vor in unseren Gesprächen. Das Gefängnis war gleichzeitig Alltag und Schweigen. Nur über den Ausbruch wurde gesprochen. Für einige Tage war von nichts anderem mehr die Rede. Gerüchte, ungenaue Vermutungen. Mein Großvater, meine Mutter, meine Onkel, jeder hat etwas gehört. Ich war 7. Ich saß am Tisch mit offenem Mund und vergaß das Essen. Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle Bautzen, 29. November 1967. Einschätzung der Lage durch die inoffiziellen Mitarbeiter. Aus den vorliegenden Berichten ist zu erkennen, dass eine Reihe von Personen ziemlich genau über den Sachverhalt informiert ist. Durch den Informanten Fink wurde mitgeteilt, dass bereits am 28.11. im Omnibus, welcher in Richtung Kamenz fuhr, gegen 9.05 Uhr von fremden Personen darüber gesprochen wurde, dass aus der Strafvollzugsanstalt Bautzen ein schwerer Brocken ausgebrochen sei. Der Strafgefangene soll, nach Ansicht der Diskussionspartner, ein Loch in die Mauer gearbeitet haben. Der Strafgefangene soll ein Loch in die Mauer gearbeitet haben. Auch an unserem Abendbrottisch wurde diese Version des Ausbruchs erzählt und ausgeschmückt. Der Ausbrecher sei einer der Maurer gewesen, der im Sommer die Gefängnismauer in unseren Park hineinversetzt hatte. Er habe, so erzählte meine Mutter, die Ziegelsteine in der Mauer nur lose eingelegt, nicht vermörtelt. Er habe sich die Stelle in der Mauer gemerkt und die Steine dann nachts einfach herausgestoßen. Und mein Großvater, der gewiefteste Rommi-Spieler der Familie, der beim Spielen alle seine Karten am längsten in der Hand behielt, nichts ablegte, um sie dann, wenn alle schon an sein Verlieren glaubten, überraschend aufzudecken und zu gewinnen, mein Großvater erzählte mit einem anerkennenden Schmunzeln von einer besonderen Klugheit des Ausbrechers, dass der nicht einfach weggelaufen war, sondern die aus der Mauer gebrochenen Ziegel weggeschafft habe, damit sie seine Flucht nicht sofort verraten. Er habe, so erzählte mein Großvater, die Ziegelsteine in seiner Zelle im Klo versenkt. Andere Businsassen waren der Meinung, dass der Flüchtige ein ehemaliger Minister sei. Weitere Personen sagten, dass der flüchtige Häftling eine Person sei, die sich mit Stollendurchbrüchen an der Staatsgrenze befasst habe. Durch Informanten, die sich in Gaststätten der Stadt aufhielten, wurde bekannt, dass in den HO-Gaststätten Ratskeller und zum Echten von Jugendlichen an den Tischen lebhaft über das Entweichen des Strafgefangenen gesprochen wurde. Es waren bestimmte Details bekannt und es wurden abfällige Äußerungen darüber gemacht, dass der Häftling über den Hof der Polizei entweichen konnte. Wörtlich wurde geäußert, er ist ihnen vor der Nase entwischt. Von dem größten Teil der Bevölkerung werden die Fahndungsmaßnahmen ruhig und sachlich aufgenommen. Aus einzelnen Diskussionen geht jedoch hervor, dass man in gewisser Hinsicht beunruhigt ist und in der Nacht die Grundstücke gut verschließen will. Gezeichnet Dressler, Oberleutnant. Wie man eigentlich Ziegelsteine im Klo versenken kann. Darüber habe ich als Kind lange nachgedacht. Ob sie im Ganzen hinuntergehen oder ob man sie zerteilen muss. Ich erinnere mich, dass ich kurz davor war, im Klo meiner Großeltern auszuprobieren, wie man Ziegelsteine versenkt. Der Verbrecher mit den blonden Haaren, der mir zugezwinkert hatte, der wusste, wie man Ziegelsteine im Klo versenkt. Da war ich mir sicher. Die Uniformierten, die mich ihre russischen Maschinenpistolen nicht anfassen lassen wollten, sie konnten ihn nicht finden. Es verging der erste Tag. Es verging der zweite Tag. Wenn ich dann so im Gebüsch gesessen habe, ja, und habe ja Zeit gehabt zum Nachdenken, habe ich schon ganz schön geschlottert und gefroren, nicht? Und vor allen Dingen haben mir jetzt schon langsam die Leisten wehgetan. Ich hatte so eine blöden Schuhe angehabt. Die waren ja nun durch das über Feld und Wiesenlatschen, das war ja alles nass. Die wurden immer mehr zu Schrott. Die gingen immer mehr kaputt. Und nun tat mir schon ein bisschen immer die Leisten weh, weil ja immer die Kälte hochkam. Nicht? Dann habe ich da immer gesessen und dann habe ich immer versucht, auch irgendwo ein Häuschen zu sehen oder ein Gärtchen, unbemerkt, wo ich mir vielleicht mal ein paar Schuhe organisieren könnte oder eine Jacke oder sowas. Ja. Und dann kam ich dann zu einer Brücke, wenn ich mich nicht täusche, war da wohl die Ende der Autobahn nach Bautzen. Volkspolizeikreisamt Bautzen, Abteilung K. Befragung des Genossen ABV-Unterleutnant Hahnkurt über seine Feststellungen am 29. November 1967 zur Personenfahndung Höttger. Ich befand mich am 29. November ab 16 Uhr mit meinem Moped im Abschnitt auf Streife. Gegen 18 Uhr befuhr ich die Landstraße aus Richtung Breititz in Richtung Kannewitz. Nach meiner Schätzung passierte ich zwischen 18 Uhr und 18.05 Uhr, ich habe nicht auf die Uhr gesehen, die Brücke über die Autobahn. Als ich die Brückenmitte erreicht hatte, sah ich im Fernlicht meines Mopeds eine männliche Person. Ja, die Brücke, die hatte natürlich, die ist ja nun, weiß ich nicht, war vielleicht 50 Meter lang. Die hat ja nun keine Deckung gehabt, da war ja nur die Geländer. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie komme ich denn hier nur rüber, wenn jetzt nun irgendwo einer steht, zufällig, und sieht mich. Ja, naja, jedenfalls, ich habe eine Weile gehorcht, habe da eine Weile gesessen in so einem Gebüsch und habe nichts bemerkt. Und dann habe ich mich auf die Socke gemacht und sah mit einmal vor mir eine Lampe leuchten. Und hörte so ein eigenartiges Geräusch wie so ein Moped. Aber das war bereits schon zu spät. Wo der herkam, da saß nämlich ein Mann auf dem Moped. Und der hätte mich auch bald umgefahren, weil der Weg war ja nur für eine Person gedacht. Der hat sich so erschrocken und ich wahrscheinlich auch. Weil ich mir gesagt habe, ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Mit Emma war der vor mir. Das war nämlich so dichtes Gebüsch, dass der Schein oder dieses Geräusch absorbiert hatte. So. Und wie gesagt, der hat mich bald umgefahren. Der hat mich an meiner Kleidung gesehen. Ich wusste nicht, dass das ein Fopo war. Das war ja nur noch der Unglücksfall für mich. Das war nämlich ein Unteroffizier, der wollte zur Dienststelle fahren. Die Person kam aus Richtung Kannewitz und bewegte sich von mir aus gesehen auf der linken Straßenseite. Da diese Person über die Brücke und nicht den Hang zur Lagerhalle hinunterging, erschien mir dieses verdächtig. Circa 6 Meter hinter der Brücke wendete ich deshalb mit meinem Moped und fuhr dem Verdächtigen nach. Dabei kam ich an ihn auf 8 bis 10 Meter heran. Ich erkannte dabei, dass er auf der Mitte des Rückenteils seiner Jacke einen circa 5 Zentimeter breiten, mir im Scheinwerferlicht hellgrau erscheinenden Streifen hatte. Als Kopfbedeckung trug er ein Käppi. Diese Kopfbedeckung war über die Ohren gezogen. Diese fremde Person kann ich wie folgt beschreiben: 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur. Eine weitere Beschreibung kann ich nicht angeben. Als er bemerkte, dass ich ihm nachfuhr, setzte er seinen Weg im Laufschritt fort. Jedenfalls, er schmiss sein Moped hin, ich nur in aller Eile wieder raus aus dem Feldweg durch das Gebüsch, da war da so eine Art, wo landwirtschaftliche Fahrzeuge langfuhren, war da so ein breiter Weg, er kam mir hinterher ran und brüllte: "Stehen bleiben, du Schwein, ich schieß dich tot!" Naja, mich hat das, wie gesagt, nicht groß interessiert. Es war ja dunkel, ich konnte den auch ja nicht sehen. Ich habe mich ja öfter umgeguckt, wo der nur war. Er hat nur immer gebrüllt. Er hat das wohl aufgegeben. Er hat wohl gemerkt, dass ich in meiner, Todesangst möchte ich nicht sagen, aber in meiner Aufgescheuchtheit dermaßen Kraft und Schnelligkeit entwickeln konnte nochmal. Ich hätte ihn ja sowieso abgehangen. Ich rief auf der Brücke noch während meiner Fahrt folgende Worte: "Bleiben Sie stehen, Polizei." Auf mein Rufen reagierte er aber nur durch ein schnelleres Weglaufen. Ich hielt mein Moped sofort an, ohne den Motor abzustellen. Ich rannte bis zum Ende der Brücke. Von dort aus rief ich erneut: "Bleiben Sie stehen, Volkspolizei, ich schieße." Ich zog meine Pistole, lud diese aber noch nicht durch. Da ich die Person nicht sehen konnte und auch nichts von dieser hörte, schoss ich dann nicht. Na jedenfalls, der hatte jetzt den Alarm ausgelöst, der Pfeifenkopf. Nachdem ich feststellen musste, dass der Fremde mir entkommen war, fuhr ich sofort mit dem Moped nach Kannewitz zur Öffentlichen. Von dieser aus verständigte ich fernmündlich das Volkspolizeikreisamt in Bautzen. Gezeichnet Kurt Hahn, Unterleutnant der VP. In dem Jahr, in dem ich lesen lernte, fand ich auf meinem Weg zum Konsum eine besondere Lektüre. Ein Papier, das sonst nur in Westernfilmen zu sehen war, hielt plötzlich in Bautzen Einzug. Ein kleines Flugblatt, kaum größer als mein erstes Buch, befestigt an der Ladentür. Ein Steckbrief mit der Zahl 1000 in großen Lettern. 1000 Mark. Eine unglaubliche Summe. Meine Mutter verdiente als Sekretärin in einem staatlichen Betrieb 400 Mark im Monat. Jetzt prangte die Zahl 1000 auf dem Papier, auf dem ich Dieter Höttgers Namen zum ersten Mal in meinem Leben las. 1000 Mark Belohnung. Gesucht wird seit Dienstag, dem 28. November 1967, der gefährliche Rechtsbrecher Höttger Dieter. Größe 176 cm. Haarfarbe dunkelblond, Fasonschnitt. Zähne lückenhaft. Besondere Merkmale: auffallende Narbe an rechter Wange. Oben genannter trägt khakifarbene Häftlingskleidung mit gelben Streifen. Bekleidung kann gewechselt werden. Die Bevölkerung wird gebeten, die Volkspolizei bei der Fahndung nach dem Flüchtigen aktiv zu unterstützen und Versteckmöglichkeiten wie Keller, Böden, Stallungen, Schuppen, Garagen, Gartenanlagen und Ähnliches zu überprüfen, sowie Diebstähle von Bekleidungsstücken, Lebensmitteln oder Fahrzeugen und Wahrnehmungen, die auf den Aufenthalt oder die Bewegung des Flüchtigen schließen lassen, sofort der Volkspolizei mitzuteilen. "Der ist doch längst in West-Berlin", sagte mein Großvater. Aber ein anderer widersprach energisch. Jemand, der nur zu Besuch und bis dahin fast stumm gewesen war. Ein großer Mann mit kurzen dunklen Haaren, der sehr freundlich zu mir war. Meine Mutter hatte ihn in der Nachtbar Sirena kennengelernt. Er erklärte uns, wie man Verbrecher fängt. Nicht er selbst, aber andere, die da ihre Methoden hätten, Spezialisten. Er selbst war nur ein kleines Licht bei der Polizei, ein Polizeischüler. Auf den Straßen durfte ich mich nicht sehen lassen. Da war die Phobos unterwegs und die einzelnen Posten. Ich lief also, wie gesagt, durch diesen Wald. Und in dem Wald ging eine große Straße lang. Und da habe ich mich dann eine Weile hingelegt, habe geguckt und mit einmal hörte ich, wums, wum, wum, kam eine ganze Hundertschaft Phobos an mir vorbeigelaufen. In 5 Meter Entfernung nur, wenn die gewusst hätten. Ja. Aber ich war inzwischen so abgebrüht, ja, dass mich das ja nicht mehr groß aufgeregt hat, ob ich nun Phobos sah oder nicht, weil sich das war jetzt gang und gäbe, schon seit ein paar Tagen. So, und nachdem der Trupp weg war, das war etwa zwischen 100 und 120 Mann, so schätze ich, war das gewesen. Die sind dann marschiert da lang und nachdem sie also ein Ende weg war, habe ich dann die Straße überquert, bin dann an den Zaun gestoßen, den ich erst ja nicht gemerkt habe. Und der Zaun, der war so ein bisschen mit Löcher drin und dann bin ich dann durch und dann war ich auf einem Werksgelände. Da war, habe ich dann gesehen, da fuhr dann so ein kleiner, eine Lokomotive mit so einer kleinen Kohlenwagen dran und dann waren auch einige Baracken da, ein großes Gebäude war da und hinten war noch ein kleines Häuschen und eine Brücke. Dachte ich, na, vielleicht kann ich mir hier irgendwie was zu essen besorgen und neue Kleidung. Na, und dann habe ich mich da an so ein Gebäude rangeschlichen, wo ich dann nach 2-3 Stunden habe ich da beobachtet und habe ich dann gesehen, wie da Leute ringend raushingen und dann kamen sie auch alle wieder raus. Wahrscheinlich waren das die Arbeiter, die da Pause gemacht haben, Frühstückspause oder Mittagspause. Und nachdem die nur alle weg waren und Ruhe war und dann habe ich gesehen, wo die Tür war und bin ich dann da reingeschlichen heimlich, habe mir da ein paar Jummischiefel geklaut, eine Jacke, eine Hose und habe dann auch sein Fresspaket mitgenommen, nicht? Also das tut mir heute leid, aber mein Hunger ging nun mal vor. So, und dann bin ich also wieder raus und habe mir dann in dem Gelände, nachdem es wieder nachts war, dann habe ich mich auf dem Gelände erstmal umgeschaut, wo ich mich am besten verstecken konnte. In diesem November durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Waffe anfassen. Eine richtige Maschinenpistole mit Munition im Magazin. Sie gehörte dem Mann, den meine Mutter in der Sirena kennengelernt hatte. Er war überraschend gekommen, in einer Einsatzpause. Er stand erschöpft und verschwitzt in unserer Küche und erzählte. Ich weiß noch das Gewicht der Waffe und das Gefühl, das das dunkle Metall in meiner Hand machte. Und ich weiß noch den Eifer an seiner Stimme. Wir haben geschossen, sagte er. Fast hätten wir ihn gehabt. Dann musste er wieder los. Heute weiß ich, dass sein erster Einsatz als Polizeischüler eine der größten Fahndungsmaßnahmen der DDR-Geschichte war. In den erhalten gebliebenen Akten findet sich die Zahl 3247. 3247 Polizisten, die nach dem Verbrecher suchten, der mir zugezwinkert hatte. Bautzen wimmelte von grünen Lastwagen und Uniformen. Und dann bin ich da unter so eine Gleisanlage. Da war viel Dreck, viel Schott. Da habe ich mich dann so eine richtige Behausung gemacht, wo das ein bisschen auch windgeschützt war. Aber immer mit mir Strip, so, der immer schön gesichert war, denn ich wollte ja nicht, dass sie mich entdecken. Immer habe ich ja schon Fehler gemacht gehabt. So, und am Tage fuhren dann die Loren da rum, die Leute gingen da rum. Und dann habe ich mit immer gesehen, dass sie immer zur gewissen Zeit, das war immer zur Mittagszeit, in eben bestimmtes Haus gegangen sind, immer in Massen. Und da war dann eine Kantine. Und in diese Kantine bin ich dann abends eingebrochen. Weil ich mir gesagt habe, naja, also so eine kleine Scheibe da und so eine kleine Türchen, die kannst du ja mal aufmachen und dann gehst du mal kicken, ob da was zu fressen gibt. Na, das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich dann in die Kantine drinnen, dann habe ich mir dann da, der war der Kühlschrank, da war 2-3 Buletten waren da rum, die habe ich mir da eingepackt, nicht alle, immer nur eine, damit es nicht auffiel. Und dann habe ich mir einen halben Pfund Butter mitgenommen, eine Bockwurst habe ich mitgenommen, einen Apfel, ja, das habe ich mir da eingepackt in so einen Jutesack. Denn ich sah ja aus inzwischen wie so ein Lumpenmann, nicht? Und bin dann raus, wieder in meinen Schlafplatz. Ja, und dann nun konnte ich ja nur da nicht ewig kampieren, musste ich mich ja wieder auf meine Trebe begeben. Lageschreiben, Bezirksbehörde der Volkspolizei Dresden an Ministerium des Inneren. Zusätzliche Maßnahmen ab 1. Dezember 1967. Erstens. Gedeckte Bewachung, teils in Zivil, einer Linie Burg, Stier, Klicks, Guttau, Kleinsaubernitz, Dubrauke, um ein Überwechseln in die Waldgebiete zu verhindern. Zweitens. Mit Tagesanbruch Einsatz beider Hubschrauber. Und sah ich von Weitem, Hühnergacker gehört von Weitem, und dann sah ich, aha, war beleuchtet. Und dann habe ich mich leise da in diesen Hühnerstall reingeschlichen, um zu gucken, ob vielleicht ein Ei da liegt für mich zum Futtern. Ja, und dann habe ich auch gerade eins in der Hand gehabt, und in dem Moment, wo ich das gerade in meine Hosentasche stecken wollte, tippt mir hinten jemand ganz leise auf die Schulter. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Kann ich Ihnen sagen. Zu Tode habe ich mich erschreckt. War ja alles ganz ruhig. Und immer tippt mich jemand auf die Schulter. Also ich habe mich ja bald in die Hose gemacht. Und was, wie ich mich umdrehte, sah ich ein ganz altes, runzeliges Muttchen mit einem Kopftuch um. So, das war wohl die Bäuerin. Ja, und dann hat sie irgendwas genuschelt. Vielleicht war sie auch eine Sorbin. Kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls, sie hat mit mir kein Deutsch gesprochen. Und ich wusste ja, dass ich da im Sorbengebiet war. Jedenfalls packte sie mich am Ärmel und zog mich Richtung Haus, wo sie herkam. Ja, und ich bin dann mitgetrottet, weil ich ja nichts Ereignis hatte. Ich hatte ja nicht vermutet, dass da nun da, weiß ich da, vielleicht 5 Hobos auf mich warteten im Esszimmer. Na, ich kam dann in ihre Küche. War so eine kleine, runzlige Behausung, wie man so hatte auf dem Dorf. Und dann hatte sie mir, da lag ein Brot auf dem Tisch, dann hat sie mir da ein paar Scheiben abgeschnitten und hat mir ein bisschen Wurst mitgegeben, hat das eingepackt in so eine, ja, so eine Tüte und hat mir gedeutet, ich soll das nehmen und aber gleich wieder verschwinden. Als der Verbrecher, der mir zugezwinkert hatte, nach einer Woche noch immer nicht gefunden war, Bautzen noch immer voller Polizeifahrzeuge, der Steckbrief noch immer an der Konsumtür, übernahm der Minister des Innern in Berlin die Leitung der Fahndung. Persönlich, wie es in den vergilbten Akten heißt. In unserem Gefängnis liefen die Untersuchungen des Staatssicherheitsdienstes. Die ersten Strafen wurden verhängt. Der Stationswachtmeister Genosse May wird mit einem Verweis bestraft. Die von ihm durchgeführte mangelhafte und oberflächliche Zellenkontrolle der Zelle Nummer 18, in der Höttger untergebracht war, führte nicht zur Aufdeckung der Ausbruchsvorbereitungen. Es wurde die Wand hinter dem Wandschrank ungenügend kontrolliert. Hiermit verstieß Genosse May gegen die Prinzipien der Wachsamkeit und verletzte gröblichst die Dienstvorschrift Nummer 5. Bis ich dann eines Tages nach dem 9. Tag morgens, so gegen 6 Uhr etwa, nach Kleinsaubernitz kam und wollte unbedingt wissen, wo ich jetzt bin, in welcher Ortschaft, dass ich auch richtig meine Marschrichtung halte. Ja, und dann bin ich also zum Ortsschild getiert, geschlichen und habe dann geguckt, habe dann gelesen. Eigentlich hätte ich gerne schon eine Brille gebraucht, weil meine Augen wurden während der Haft immer schlechter. Und dann musste ich also an diesem Ortsschild ziemlich nah rangehen, um das zu erkennen. Und dann las ich Kleinsaubernitz. Lageschreiben Bezirksbehörde der Volkspolizei Dresden an Ministerium des Inneren. Zusätzliche Maßnahmen ab 1. Dezember 1967. Drittens. Wichtige Straßenhinweisschilder in möglicher Fluchtrichtung gedeckt unter Kontrolle bringen. Und in dem Moment hörte ich hinter mir mit einer ganz energischen Aufforderung: Halt, stehen bleiben oder wir schießen. Ja, dann habe ich mich umgedreht und habe hinter mir 2 Bewaffnete gesehen mit Maschinenpistole und kam hinter mir hinterher. Und ich hatte mich dann entschlossen, meinen Schritt jetzt zu beschleunigen. Naja, und dann habe ich mich über die Straße begeben und wollte nun schnellstens wieder in die Büsche verschwinden. Bin also in diesen Straßengraben runter und fiel genau im Wassergraben rein. Und das Wasser habe ich nicht gesehen. Ich konnte also nicht mehr laufen. Und die Fobos waren ja nun schon ran, haben oben gestanden. Der eine kam runter, der sagt, also hat er mich angebrüllt, raus. Er hat gesagt, ich kann nicht raus, ich sitze hier fest. Und dann sollte der andere noch runterkommen und der wollte nicht. Weil er wohl dachte, na, ich ziehe den vielleicht in Wasser rein oder ich mache mir das zunutze. Und der kam dann schließlich auch runter und dann haben sie mich gepackt, bitte, und dann haben sie mich rausgezogen. Fernschreiben, Dringlichkeitsstufe, Flugzeug. Chef der Bezirksbehörde der VP Dresden an Minister des Inneren. Information über die Festnahme des flüchtigen Höttger. Oben genannter wurde am 6.12.1967, 5.30 Uhr, am Ausgang der Gemeinde Klein-Saubernitz auf der Straße Bautzen-Nieski durch die VP-Anwärter Arnold Reiner und Winter Helmuth festgenommen. Die VP-Angehörigen hatten entsprechend ihrem Befehl Hinterhaltsposten am Ortsausgang Klein-Saubernitz bezogen. Von Weitem hörten sie schlurfende Schritte einer auf sie zukommenden Person. Gleichzeitig kam hinter der Person ein Moped, in dessen Lichtkegel sie die Person erkannten. Sie sprang sofort in den Straßengraben. Beide VP-Angehörige begannen sofort mit dem Absuchen des Grabens und stellten H. in Häftlingskleidung. Die Streifen an den Ärmeln waren entfernt. Auf dem Kopf trug er einen Papiersack. Zur Verdeckung der Streifen an den Hosen trug er einen als Rock umgebundenen Sack. Bei ihm wurden vorgefunden 6 Bockwürste, 4 Schrippen, ein Klops, 4 Zitronen, ein halbes Stück Margarine. Vorgang wird gegenwärtig vom MFS bearbeitet. Naja, also ich bin dann marschiert und die beiden, einer nach vorne, einer nach hinten, bis an eben Gebäude. Das hatte nur eine Tür gehabt und da ging auch immer Fokus rin und raus und dann wurde ich da reingeführt. Und dann sah ich schon ein riesiges Militärlager mit Feldbetten aufgeschlagen und da waren mäßig 200-300 Leute da drinne. Da wurde ich dann in so eine Ecke geführt, auf eine Pritsche gelegt, dann wurde ich dann angekettet und Hände auf den Rücken gefesselt, an der Füße gekettet und so weiter, damit ich da nicht wieder flitzen gehe. Und dann hat dann einer da telefoniert und dann haben sie mich dann auf diese Art und Weise wieder gefangen genommen. Und von diesem Haus aus, das war wahrscheinlich eine Turnhalle, so vermute ich mal, die sah jedenfalls so aus. Denn von da aus wurde ich nach, vielleicht nach einer Stunde mit einem Russen-Jeep auch wieder mit 4 Fobos eskortiert nach Bautzen 2 in die Haftanstalt gebracht, und zwar in dem Stasi-Gebäude. H. ist in einem völlig entkräfteten Zustand und gegenwärtig nicht vernehmungsfähig. Im Laufe des Tages wird mit den beiden VP-Angehörigen durch mich eine Aussprache geführt, in deren Ergebnis eine Auszeichnung vorgeschlagen wird. Gezeichnet Niemann, Oberst der VP. Insgesamt 9 Tage ist Dieter Höttger in Freiheit gewesen. Nach seiner Festnahme wurde er fast 2 Jahre lang verhört. Die Staatssicherheit wollte ihm nicht glauben, dass er ohne fremde Hilfe geflohen war. Bei einem erneuten Prozess wurde er zu weiteren 8 Jahren Zuchthaus verurteilt. Abgesessen hat er diese Strafe wieder in Bautzen. Dass er noch Jahre hier zugebracht hat, hinter einem der schmalen, vergitterten Fenster, die ich von meinem Bett aus sehen konnte, ich habe es nicht geahnt. Der Verbrecher, der mir einmal zugezwinkert hat, der wusste, wie man Ziegelsteine im Klo versenkt, für mich war er tot. Ich habe als Kind noch oft gedacht an ihn, wie man an jemanden denkt, der tot ist. Können Sie sich erinnern, das muss im Dezember 1967 gewesen sein. Es ist über 30 Jahre her. Hier bin ich in den Straßengraben. Der war noch tiefer. Können Sie uns die Stelle zeigen, wo das war? Wir finden die nicht. Wir suchen die. Das ist hier das letzte Haus. Das hier von den Einfamilienhäusern. Das letzte Haus vorne im Graben. Aha, also gehen wir mal dahin. Wie alt waren Sie damals? 67? 67. Im 6. Dezember 67. Da war ich 11 Jahre. Können Sie sich noch erinnern, dass hier viel Polizei war? Ja, hier, bei uns haben sie sogar noch hier, uns haben sie einen Straßenkram gelegen hier. Und wir haben noch Tee gekocht, als es kalt war. War ja kalt, war im Dezember. Ja, ja, 6. Dezember. Dezember, nicht? 6. Dezember morgens. Und dann da vorne bei Roses, also das ist das letzte jetzt von den Einfamilienhäusern. Dort im Straßenkram war es gewesen. Da bin ich. Angeblich. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und was wurde dann erzählt, was aus dem Häftling geworden ist? Können Sie sich da erinnern? Er ist dann im Krankenhaus gestorben. Auch ich kann mich an diese Gerüchte erinnern. Auch an unserem Abendbrottisch wurde vom Tod Dieter Höttgers erzählt. Der Ausbrecher sei während der Fahndung angeschossen worden. Geschwächt durch die Verletzung und die große Kälte Anfang Dezember sei er den Polizisten dann regelrecht in die Arme gelaufen und an einer Lungenentzündung schließlich im Haftkrankenhaus gestorben. Am 6. Dezember 1967 wurde nicht nur Dieter Höttgers Steckbrief entfernt, das Jugendbild mit der Narbe auf der Wange, entfernt wurde in Bautzen auch die Erinnerung an ihn. In den Jahren darauf wurde unser Spielplatz noch mehrmals verkleinert. Immer weiter wurde die Mauer in den Park hineinversetzt, das Stromhäuschen verschwand und schließlich unser Sandkasten. Irgendwann, als ich mich nicht mehr für Spielplätze interessierte, war der ganze Park ummauert. Unser Spielplatz, jetzt Gefängnis. In den 70er Jahren wurden die Hunde im Gefängnis abgeschafft, weil immer mehr Anwohner sich wegen des Lärms beschwerten. Die Angst vor Hunden habe ich behalten. Bis heute. Dieter Höttger wurde 1972, nach insgesamt 10 Jahren Haft, von der deutschen Bundesregierung freigekauft. Für 60.000 Westmark. Die Frau, deren wegen er 1962 den Tunnel baute, hatte sich noch während der Haftzeit von ihm abgewendet. Er hat seine Geschichte im Westen nicht vermarktet, seinen Lebensunterhalt als Bote in einer Baufirma verdient. Heute lebt Dieter Höttger als Vorruheständler in Berlin. Er ist noch immer schlank, wie damals, und hat noch immer die 3 Zentimeter lange Narbe an der rechten Wange. Das besondere Kennzeichen. Pfeif mal schön. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Gemeinsam haben wir für diese Sendung Dieter Höttgers Ausbruch rekonstruiert. Wir sind dahinter gekommen, dass er nicht der Verbrecher gewesen sein kann, der mir einmal zugezwinkert hat. Dieter Höttger galt den Wärtern von Bautzen II immer als Ausbruchskandidat und wurde deshalb zur Arbeit nie an der äußeren Mauer eingesetzt. Er hat mir genau beschrieben, wie er die Außenwand seiner Zelle durchbrochen hat. Mit dem kleinen Schraubenzieher eine Arbeit von 3 Wochen. Die Ziegelsteine konnte er hinter einem Arbeitstisch verstecken. Im Klo hinunterspülen musste er nur Baustaub und Mörtelreste. Wie man nun eigentlich Ziegelsteine im Klo versenkt, konnte auch er mir nicht erklären. Wie heißt du? Unser Lauselümmel. Das ist alles nicht euer. Die Bevölkerung wird gebeten. Auf der Suche nach dem Ausbrecher aus dem Gefängnis Bautzen II. Feature von Holger Jakisch. Es sprachen Daniel Minetti und Thomas Thieme. Schnitt und Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000.